Zum 5. Jahrestag des historischen Besuchs des großen Genossen Kim Jong-il in Sibirien und Fernosten der Russischen Föderation wurden am 19. August im Wasserkraftwerk Bureja und am Bahnhof Bureja in Russland seine Fotos feierlich angebracht. An den Veranstaltungen nahmen die Persönlichkeiten der Gebietsregierung Amur und des Bezirks Bureja, des Wasserkraftwerkes Bureja und des Bahnhofs Bureja und die Massen sowie die Mitarbeiter der koreanischen Vertretung. Die Teilnehmer legten zuerst an dem im Kraftwerk errichteten Gedenkstein mit eigenhändigen Schriften von Kim Jong-il und an der Gedenktafel für seinen Besuch am Bahnhof die Blumenkörbe und Sträuße nieder und verneigten sich davor. Anschließend wurden zwei Fotobilder, auf denen Kim Jong-il das Panorama des Wasserkraftwerkes überblickt und das Kraftwerk besichtigt und dem stürmischen Beifall der Teilnehmer im Zimmer- und Bahnhofsgebäude, wo er gewesen war, angebracht. An demselben Tag feierte man im Kraftwerk und Bahnhof den 5. Jahrestag des Besuchs von Kim Jong-il durch koreanisch-russische gemeinsame Veranstaltungen wie Baumpflanzung und koreanische Bücher, Foto- und Kunstausstellung.